an und lasst uns bauen. Denn die ewig sind verdrossen, werden nie ein neues Deutschland erbauen, erbauen. Wenn ein deutscher Wert zerbricht, müsst ihr trotzdem weitergehen. Denn die Tat hat mehr Gewicht, wenn wir tausendfach bestehen. Kameraden, seid entschlossen, packt fest an und lasst uns bauen. Denn die ewig sind verdrossen, werden nie ein neues Deutschland erbauen, erbauen. Wenn die Fahne sich gefährt mit dem Trauer unserer Zeit, wenn uns falsches Recht gelehrt, steh auf und sei bereit. Kameraden, seid entschlossen, packt fest an und lasst uns bauen. Denn die ewig sind verdrossen, werden nie ein neues Deutschland erbauen, erbauen. Kamerad, du darfst nicht sagen, auch der Zweifel bringt kein Sieg. Darum vorwärts sollst es wagen, deutsche Jugend, sing ein Lied. Kameraden, seid entschlossen, packt fest an und lasst uns bauen. Denn die ewig sind verdrossen, werden nie ein neues Deutschland erbauen, erbauen.